Willkommen bei Rewatch, Folge Nummer 5, Sex, Macht und Geld. Hallo Nils. Hallo Chris. Wir fangen dann wieder mit der Zusammenfassung an der Folge. Okay, sie heißt The Power of Female Sex. Beim Schuhkaufen trifft Carrie Amalita und ihren reichen Freund. Amalitas Leben besteht aus Ausflügen, Urlaub und mit reichen Männern shoppen gehen. Beim Abendessen wird Carrie, ein junger, gut aussehender Architekt aus Paris, vorgestellt. Der Tag mit ihm endet in einem luxuriösen Hotel, in dem sie am nächsten Morgen nach seiner Abreise eine große Summe Geldes findet. Voller Abscheu ruft sie ihre Freundinnen an und alle reden über die Macht des Sex. Daneben wird Charlotte von einem berühmten Maler das Angebot gemacht, ihre Fotze zu malen. Und alle zusammen versuchen immer wieder, in dem angesagten Restaurant Balzac einen Platz zu bekommen. Auch wieder eine sehr großartige Folge, wo auch Samantha eine sehr, sehr große Rolle spielt, weil sie mehr oder weniger immer so ihren Senf dazu gibt zum Thema Geld und Sex und Macht. Und das rundet das Ganze so schön ab, finde ich. Also Samantha hat mich in der Folge total aufgeregt. Ehrlich? Okay. Ja, ihre Meinung fand ich irgendwie total komisch. Oder okay. Ich meine, es ist halt Samantha. Aber, ja. Aber Samantha hat ja selber keine Geschichte, oder? Kann ich mich da nur gerade nicht dran. Nee, Samantha gibt halt tatsächlich immer nur den Senf dazu und versucht dann halt irgendwie sich immer so mehr oder weniger mit Miranda zu betteln, weil Miranda immer so die relativ feministische Meinung vertritt, dass genau, die Frauen ja mehr oder weniger irgendwie sich nicht unterwerfen sollen und halt auch so dieses Sex-Macht-Geld-Spiel nicht mitspielen sollen. Samantha wiederum sagt dann, ja, warum nicht? Wir haben Brüste, wir haben unsere Körper, wir können das einfach machen. Genau. Ja, den Teil fand ich auch nicht schlimm. Es gibt einen Satz, den Samantha sagt, der war irgendwie, Männer geben, Frauen empfangen, das wäre schon immer so, das sei biologisch so festgelegt. Und an der Stelle explodiert Miranda und an der Stelle liebe ich Miranda dann sehr, ja, dafür, dass sie explodiert. Absolut, absolut. Also man muss halt sagen, also die beiden sind tatsächlich jetzt mehr oder weniger nur so Nebenfiguren wieder in dieser Folge, aber sind unfassbar wichtige Nebenfiguren, weil sie mehr oder weniger Carrie dann halt so auf eine bestimmte Bahn dann halt lenken, damit sie nicht irgendwie abdriftet, finde ich. Also hat man das Gefühl oder habe ich das Gefühl? Ja. Was ich auch ganz großartig fand in dieser Folge, und das ist auch so ein Running Gag bei mir, nämlich die Amelita. Okay. Ja. Das ist so großartig, die Euro-Schicki-Tante. Ich habe das auf Englisch gehört, weil ich wissen wollte, was Euro-Schicki bitte sein soll. Und natürlich war es Euro-Trash. Euro-Trash, ah, klasse. Im Original, genau. Ich weiß nicht, warum sie das mit Euro-Schicki übersetzt haben, was auch immer das bedeuten soll. Super aber Wort. Euro-Trash hat mir sofort was gesagt. Und ja, die liebe ich sehr. Was ich schön finde, ist, dass sie diesen witzigen italienischen Akzent hat, den sie im Original auch hat. Und dieser Pariser zum Beispiel, mit dem sie dann aber zusammenkommt, also Carrie jetzt nicht, Amalita, hat überhaupt keinen Akzent, obwohl der im Englischen auch einen Akzent hat. Ich finde das total witzig. Also ey, schon wieder so ein Fehler im Endeffekt bei der Übersetzung, wo ja, man auch merkt, dass es die erste Staffel ist irgendwie, ne? Oder irgendjemand hat auf jeden Fall darauf bestanden, dass Amalita diesen Akzent kriegt. Ja, die ist super witzig. Super Rolle auch. Also, und auch so dieses permanente, ja, Carrie zur Seite nehmen und so tun, als wären die schon ewig miteinander befreundet und halt so umarmen sich und ha, und sie kauft ihr ja tatsächlich irgendwie unfassbar teure Schuhe ja auch noch, ne, ja, von Dolce & Gabbana. Also, eigentlich lässt sie ja ihren Brasilianer, nee, Argentinier kaufen. Genau, was auch so wieder so ganz, ganz eigenartig ist, was sie auch so wieder durch diese ganze Folge halt durchzieht, ist dieses Geldding und dieses, ist das Prostitution, ist das nicht Prostitution? Genau. Dieses Thema ist ja sehr, sehr groß jetzt in dieser Folge. Und ich fand's ja auch mal wieder sehr interessant, dass Carrie wieder auf ihr Geldmangelproblem ja mehr oder weniger immer darauf hindeutet oder drauf zeigt, dass sie eigentlich so überhaupt keine Kohle hat. Schon anfänglich mit den Schuhen, dann kommt später halt noch so diese ganze Geschichte, dass auf dem Nachttisch 1000 Euro liegen, was für sie ja Unmengen viel Geld ist oder viel Geld zu sein. Zwei Paar Schuhe. Ja, zwei Paar Schuhe, genau. Also weit kommt sie damit nicht. Was auch schon wieder so was extrem Unlogisches ist in dieser Serie. Total. Ich finde, ihr Apartment ist ja auch unfassbar teuer. Das ist ja mitten in Manhattan. Das könnte sie sich theoretisch gar nicht leisten, wenn sie sich so viele Schuhe kauft. Und zudem, wo liegen diese ganzen Schuhe? Man sieht die Schuhe nie in der Folge. Oder allgemein. Wahrscheinlich hat sie noch das extra Apartment nebenan gemietet, wo sie dann nur Schuhe auf dem Boden rumliegen hat. Ja, das kann aber nicht sein, denn wir erfahren ja in einer viel späteren Staffel, dass da nebenan ja jemand auszieht. Und also das Apartment hat sie nicht so nebenbei reingeworfen. Klugscheißer-Modus. Ja, gebe mich geschlagen. Meinte ich. Wir hatten ja auch festgelegt oder wir hatten vorher mal besprochen, dass wir uns auch ein bisschen mehr um die Klamotten unterhalten wollen, die in der Folge oder beziehungsweise in den ganzen Folgen ja oder später auch in der Staffel oder ja, besser gesagt in der ganzen Serie eigentlich einen sehr, sehr wichtigen Punkt spielen. Jetzt ist die Frage, also wir können das ja jetzt mal on air besprechen. Ja. Was wollen wir denn jetzt im Endeffekt primär rausfiltern? Wollen wir jetzt das Top-Kleid von Carrie beziehungsweise Miranda, Samantha und Charlotte raussuchen? Oder in welche Richtung wollen wir da tendieren? Es gibt unfassbar viele Kleider, muss man sagen. Genau, das war eigentlich meine Idee. Also wenn mir ein Outfit positiv auffällt oder besonders herausragend ist oder so. Oder vielleicht auch besonders hässlich, aber ich weiß nicht, ob das der Fall sein wird. Wollen wir beides machen? Wollen wir mal das Top-Kleid und das hässlichste und das hübscheste Kleid im Endeffekt? Oder Outfit? Egal von wem. Ja. Ich glaube, da kommen wir, glaube ich, ganz gut zusammen, denn das ist so unfassbar viel, was die in einer Folge tragen, ist mir aufgefallen. Das stimmt. Eigentlich fehlt am Ende so, und unsere Darstellerinnen wurden eingekleidet von und dann alle. Ich habe mir ja diese Sex and the City Bücher geholt für die Filme, für den ersten und den zweiten. Ja. Und im ersten ist tatsächlich ganz viel gezeigt worden, die ganzen Staffeln hindurch, was denn die beiden Mädels, also die vier Mädels im Endeffekt tragen, beziehungsweise überwiegend natürlich Carrie. Was ich total interessant finde. Und da steht dann auch natürlich, zumindest für den Film, also in beiden Büchern, wer die dann eingekleidet hat, also beziehungsweise welche Marke das denn ist. Und es steht auch teilweise auch so eine Geschichte dahinter. Es tatsächlich Kleider gibt, die unfassbar teuer sind und die tatsächlich nur für diese 2-3 Minuten, wo sie dann aufnehmen, bereitstehen. Was auch total absurd ist irgendwie. Aber da kommen wir ja hin, vor allem bei den Filmen, denn da ist dann natürlich die Fashion ganz, ganz wichtig. Das wird halt auch ein Punkt sein, da werden wir wahrscheinlich auch ein bisschen länger brauchen als die 15 Minuten, die wir normalerweise drüber reden. Dann freue ich mich auf die Filme, die habe ich nämlich bis heute noch nicht gesehen. Ja, genau. Und das wird ein Highlight, also das sage ich dir jetzt schon. Oh, das machen wir dann öffentlich. Oh Gott, mit einem Streaming? Ich weiß es nicht. Nein, ein Kino. Weg von der Meta-Ebene, gehen wir weiter. Was ist denn dein absolutes Top-Kleid in dieser Folge? Das ist Carries Outfit bei dem Date mit dem französischen Architekten im Park. Das fand ich total großartig. Das war so ein langer roter Mantel. Dann hatte sie so eine blaue Federboa. Also es war nicht wirklich Feder, aber so was Boa-ähnliches. Ja. Und dazu so ein super buntes, aber also das war irgendwie gleichzeitig pastellig und nicht so ein Sommerkleid. Drunter. Okay. Du kannst dich gerade gar nicht dran erinnern. Doch, natürlich. Ja, doch. Ich habe es mir ja aufgeschrieben. Ich fand diese Kombination so unfassbar hässlich. Ich fand es so schön. Das war perfekt. Das ist im Endeffekt einer, also ich habe ja zwei Sachen, die ich gefunden habe, die ich unfassbar hässlich finde. Das zum Beispiel. Und sie trägt auch noch so ein Oma-Lachthemd. Danke. Also das ist, als Dings kommt, ist das als Dings vorbei? Als Skipper, genau, vorbeikommt und auch natürlich gleich mitteilen muss, dass er nach dem Sex mit Miranda nie duscht. Stimmt. Unfassbar schöne Szene, wo sie im Endeffekt die Hände von Skipper hält, er offenbart sich und sie legt die Hände irgendwie von ihm zur Seite und ihre Hände so offen auf ihren Schoß und man sieht in der nächsten Szene, wo sie sich die Hände wäscht. Ja. Sehr schöner Cut, genau, an der Stelle habe ich auch gedacht, so direkt von diesem Stille Hand ablegen, kleiner Moment, Cut zum Waschbecken. Großartig, das ist echt große Kunst, das so zu bekommen. Fand ich auch sehr lustig. Natürlich hat sie da dann das Oma-Nachthemd an, weil sie ja gerade verzweifelt vor ihrem Kleiderstand stand und sich nicht entscheiden konnte, was sie anziehen soll. Ja, natürlich. Und das ist unfassbar hässlich. gut, ich... Nein, es ist also, Nachthemd. Ja, aber man kann auch hübsche Nachthemden tragen, nicht so ein Oma-Nachthemd. Also das ist für mich absolut... Ich sag jetzt, dieses Oma-Nachthemd ist das Schlimmste. Kleid oder Kostüm oder was auch immer, was sie in dieser Folge für mich trägt. Okay. Und was ist bei dir das Schlimmste? Also jedenfalls sitzen die da alle vier zusammen am Tisch und haben nicht so schöne Klamotten an, oder? Also, oder ist das nur die Vorbereitung auf das Date? Ach, ich weiß es auch nicht. Also, ja, ich weiß es ja. Ich weiß jetzt nicht genau, was Carrie da anhatte. Das war jetzt auch nichts so Besonderes, glaube ich. Und da trägt Carrie so was Kariertes. So ein kariertes Kleid. Okay. Ganz furchtbar. Also mir ist echt außer diesem, also ich achte in Zukunft auf die schlechten Outfits. Mir ist nur dieses wunderschöne Outfit im Park aufgefallen. Okay, gut. Das ist ja jetzt auch relativ spontan. Ich habe jetzt noch ein positives Kleid und zwar, also was heißt positives Kleid? Ein Outfit, was mir wirklich gefallen hat, wobei das auch so zwischen, ja, schön und trashig ist. Ganz zum Schluss der Folge trägt Carrie nämlich so ein Blümchen-Kimono-Kleid, so ein blaues Blümchen-Kimono-Kleid, was ich ganz, ganz schick finde eigentlich. Sie fällt dann auch so ein bisschen aus der Linie, denn die ganzen Mädels tragen dann dementsprechend die relativ normale Klamotten und sie hat halt dieses Kimono-Kleid an. Das finde ich halt recht schön. Was ich auch noch sagen muss zu dieser Folge, also dieser Skipper geht mir ja immer noch auf den Sack. Also das ist ja unfassbar. Da können wir auch dann gleich weitergehen zu den Zitaten, weil da hattest du ja, glaube ich, ein Zitat genau. Von dieser Folge her. Da kommt nämlich Skipper und holt Miranda ab. Das ist nur Skipper. Ich habe ihm gesagt, dass ich hier bin. Und dann hat er darauf bestanden, mich abzuholen, aber er sollte vor 11 überhaupt nicht hier sein. Oh, er ist wirklich wie so ein süßes kleines Robbenbaby. Ich hätte manchmal gerne Keule dabei. Das fand ich ein... Das ist großartig. Also das ist so eine typische Miranda. So richtig schön. Ja. Knallhart, ne? Ja. Das ist super. Mein Lieblingszitat in dieser Folge ist, wenn Charlotte bei dem Künstler vorbeischaut, von dem sie ja die ganzen Kunstwerke ausstellen möchte. Und dann bittet er sie darum, ihre Vagina oder ihre Fotze zu zeichnen. Ein Wort, was sie ja ganz, ganz furchtbar finde. Diese Bilder, die ich Ihnen gleich zeigen werde, sind meiner persönlichen Wertung nach die Apotheose von jeder großen Idee, die ich im Leben hatte. Die größte Annäherung, so wie ich sie begreife, an die absolute universelle Gotteskraft. Die Fotze. Oh, du meine Güte. Die sind wirklich überwältigend. Sehr richtig. Ich überlege gerade, würden Sie mir die Ehre erweisen, einmal für mich zu posieren? Bitte? Ich fühle mich geschmeichelt. Ausgezeichnet. Wo Sie schon hier sind, könnten wir heute Nachmittag anfangen. Ich wette, Sie haben eine wunderschöne Fotze, Kindchen. Großartiges Zitat. Und vor allem, wenn man Charlotte so ein bisschen kennt und weiß, dass Charlotte da in dem Punkt halt immer so ein bisschen spießig ist. Super, dass sie dann da trotzdem mitmacht und ihre Vagina dann malen lässt. Was ich ihr eigentlich nicht zugetraut hätte. Nee, das erstaunt einen dann als Zuschauer, dass es zum Schluss dann so ist, dass sie sogar verrät, welches Bild dann ihre ist. Genau, was man aber dann nicht sieht. Und nein. Was halt wieder auch super eigentlich auch zu dem Thema Sex macht Geld passt. Denn sie verkauft sich ja im Endeffekt oder ihre Vagina, damit sie gemalt wird, damit sie diesen Künstler ausstellen kann. Weil sonst würde er das halt nicht machen. Ja. Ja, das ist schon interessant. Und es gibt noch ein weiteres, was ich auch nochmal raushauen muss. Und zwar die Szene, nachdem Carrie aufwacht und dann Samantha und Miranda dann zu Besuch kommen ins Hotel, damit die dann zusammen nochmal essen. Ehrlich, Leute, ich finde das komisch. Wir bezahlen das Frühstück selber, ja? Er hat gesagt, bestell dir Frühstück. Das mit dem Frühstück ist eine Sache, aber mit dem Geld? Warum siehst du das so verbissen? Ich meine, es stimmt doch, dass Geld Macht ist. Sex ist genauso Macht. Und daraus folgt, dass ein Tausch von Geld gegen Sex auch nicht mehr als ein Austausch von Macht ist. Hör ja nicht auf die Grabbeltisch, Camille Paglia. Ich weiß nicht, soll ich das als Riesenkompliment bewerten oder als Riesenbeleidigung? Steck es ein und damit Schluss. Ich könnte es ihm auch gar nicht wiedergeben, weil er mir blöderweise seine Telefonnummer nicht gegeben hat. Die Ware ist bezahlt. Was gibt es da noch zu plaudern? Was ist diese Amalita Amalfi eigentlich für eine Nummer? Ich mache mir Sorgen, dass du für einen Ring von hochkarätigen Nutten rekrutiert wirst. Sie ist keine Nutte, sie ist... eine Art internationales Partygirl. Dann ist sie eine Note mit einem Reisepass. Einerseits so, oh Gott, oh Gott, oh Gott, ich wurde ja jetzt bezahlt. Und andererseits, ah ja, nee, das ist ja dann auch okay, dann bezahlen wir, dann nutzen wir das jetzt mal richtig schön aus. Ja, da widerspricht sie sich so. Ja, tut sie ja immer. Und das meinte ich schon am Anfang. Also dieses, dass Samantha und dass Miranda da ist, also der kleine Teufel und der kleine Engel auf der Schulter, die begleiten sie so ein bisschen durch die Folge und leiten sie so ein bisschen in die richtige Richtung, dass sie dann Carries Hurengeld, wie sie das so schön nennt, dann ja als einmaliges Erlebnis dann halt so mitnimmt und das dann auch ganz schnell wieder vergisst und sich dann halt nicht in die Fängen von Amelita begibt. Was ich noch eine schöne Machtgeschichte fand in der ganzen Folge, war diese Frau, die über die Tische entscheidet im Balzac, ja, mit der sie sich ja mehrmals in der ganzen Folge anlegen, was dann zum Schluss als Konflikt beigelegt wird, als sich Carrie und die Tischfrau auf dem Klo treffen und die Tischfrau Carrie um einen Tampon bittet, den sie ihr dann geben kann. Und ab da gehören sie quasi zu einer eng geschworenen Gemeinschaft und dürfen im Balzac sitzen, wo sie wollen. Das fand ich eine sehr schöne Geschichte. Ja, eine schöne Wendung auch, ne? Vor allem, weil sie die dann halt auch so ein bisschen menschlicher gemacht haben. Sie wirkte ja so extrem kalt und sehr nüchtern und man hat halt nicht so verstanden, warum die jetzt nicht da essen dürfen. Und ehrlich gesagt, ich würde da jetzt keine Dreiviertelstunde warten, um einen Tisch zu bekommen, nur um was zu essen. Also das ist aber auch, glaube ich, so ein New Yorker-Ding. Ja, ich glaube, das ist ein sehr New Yorker-Ding. Ich verstehe das überhaupt nicht. Ich würde keine 2 Minuten auf den Tisch warten. Definitiv. Vor allem nicht, wenn ich Hunger habe. Ja, also, ja. Und die hatten ja großen Hunger, wie man dann ja auch gehört hat. Genau. Kommen wir zur Bewertung. Die Stanford-Skala 1 bis 3. Was für eine Bewertung gibst du? Ich gebe eine 3. Das war eine sehr schöne Folge und es gibt dieses herrliche Outfit und die Fragestellung hat mir auch sehr gefallen. Und ich fand auch Charlottes Nebengeschichte total cool und Charlottes Entwicklung sozusagen, die man ihr nicht zugetraut hätte in der Folge. Stimme ich dir vollkommen zu. Ich bin auch bei 3 Punkten, vor allem auch wegen Amelita. So großartig. Ja, das war's dann auch schon. Das war die Folge Nummer 5, Sex and the City Rewatch. Vielen Dank, Nils. Tschüss. Tschüss.